glaube, es ist Jatta. Ja, in der Tat. Jatta hat den Platz verlassen. Unauffällige Partie. Für den HSV ist da führt, wenn auch noch nicht weg ist, noch die Chance so oder so da, auch wenn es beim 1:1 bliebe. Aber das wird nicht der Anspruch des HSV sein, die werden hier versuchen zu gewinnen. Und wenn der VfL so weiterspielt wie bisher, dann wird das nicht einfach für die. VfL ja der Angstgegner der Hamburger. Grundsätzlich. Also die haben hier meistens verloren, ob es im DFB-Pokal war oder in der letzten Saison. Da hat ja Schmidt ein sensationelles Tor gemacht. Ich weiß noch, damit dann später. Ja, da war ja noch Weihnachtsmarkt. Ja, muss irgendwie so gewesen sein. Genau, das war letztes Jahr richtig. Ein bisschen, nee. Na, ist auch egal. Auf jeden Fall haben wir gewonnen. Das ist schon mal die Hauptsache. Schönes Ding jetzt über die rechte Seite. Wunderbare Flanke vorher, aber so wunderbar, dass sie eine leichte Beute für Ulreich wird. Santos kann da nicht reinkommen. Aber schöne Aktion über die rechte Seite, nachdem Reis da gekonnt vorbereitet hatte. Ja, das wird natürlich Aufgabe des VfL bleiben, immer wieder diese Nadelstiche vorne zu setzen. Und ich glaube, wenn wir unentschieden spielen wollen, werden wir mit Sicherheit auch nochmal ein Tor erzielen müssen, fürchte ich fast. Jetzt Haier. Haier, der will er sich den Kühn ausgucken und der Kühn merkt das. Der merkt das und ja, ich will nicht sagen, dass er wackelt, aber komischer Schuss, der senkte sich direkt vor ihm, wäre beinahe noch zum Aufsetzer geworden und diese Befürchtung hatte Kühn ganz offenkundig. Hat also höllisch aufgepasst, dass er den Ball richtig unter sich begrub. So, da würde ich sagen, oh, ist Santos relativ aktiv genommen worden. Einen langen Ball, wollte den da festmachen. Macht die Bälle heute deutlich besser fest als in den letzten Wochen. Der HSV irgendwie links. Kittel verliert da den Ball. So, und da mal humorlos dazwischen von Aldini. Wenn der ganz viel Lukas zählt, also als Torschuss. Ulreich muss den aufnehmen. Ja, wen man gar nicht auf dem Zettel hat, das ist ja doch wirklich ein Wunder. Oh, hier jetzt schwerer Fehler von Giamira. So, und im Gegensatz rutscht Reis aus. Und da ist der Sheriff. Sheriff, schieß! Schieß! Oh, Ulreich ist auf dem Posten. Ulreich ist auf dem Posten. Boah, der Sheriff wollte sein zweites Tor da erzielen. Onana ist, glaube ich, eben mit Reis. Der Mittelkreis, sie haben ihm nochmal gewässert. Ich glaube, der ist da ausgerutscht. Möglicherweise auch mit Reis zusammengerutscht, der nämlich auch dort wegglitschte. Also hat sich, glaube ich, was getan. Stand also überhaupt nicht auf, obwohl der VfL zu einer ernsthaften Torchance da kam. Und das hat er gut gemacht, der Sheriff. Da spielte einen aus und plötzlich 17 Meter, da kommt er in Schusssituation. Da zieht er ab und Ulreich muss den Ball prallen lassen. Und leider keiner da zum Nachsetzen. Schöne Situation vom Sheriff hier. Ja, ich glaube, so, wenn man sich die Hamburger dort anguckt, scheint es für Onana möglicherweise nicht weiterzugehen. Kantigen Mittelfeldspieler, ja, sind am rechten Bein, im Kniebereich sind sie da irgendwie. Prüfen deine Mobilisierungsmöglichkeit, aber kann man auch nicht so gut von hier aus sehen. Aber ich glaube, jetzt haben sie ein Zeichen zum Auswechseln. Jawohl, und Horst Rubesch, der Held von 1980 von Rom, 2:1 gegen Belgien. Rubesch mit dem Kopf dabei. Briegel schlug die Flanken seinerzeit, ist schon ein bisschen her. Rubesch gibt ein Zeichen und Onana muss ausgewechselt werden. Hat sich und anderen nichts geschenkt in dieser Partie. Aber So wünschen wir natürlich gute Besserung von hier aus. Also Knie sieht nicht ganz gut aus. Also es kann sein, dass da ein längerer Ausfall droht. Wie gesagt, eine gute Besserung. Ja, Reis spricht da mit Kinzombi nochmal drüber, sondern wir können ja auch nichts dran machen. So sinngemäß kann man das sagen. Ich glaube tatsächlich, das war dieses Wegrutschen da in der Mitte. So, und jetzt gewechselt. Auch kommt auch ein bekannter Spieler in die Partie, Gideon Jung. Ja, das ist ja beim HSV nicht das Problem, dass die irgendwelche Schwierigkeiten haben im Einwechseln. Wobei natürlich ein paar Verletzte haben das schon in Hand. Ambrosius, da sind natürlich schon Stammspieler, und Wagnoman ebenfalls, der sich in der letzten Partie entsprechend verletzt hat. Das war schon ein absoluter Stammspieler. Also die haben natürlich einen breiten Kader. Und Jung ist sicherlich, wenn er ein bisschen schlechter ist als Onana, so nur unwesentlich. So, langer Ball von Leistner ins Seitenhaus. Vorfeld über die rechte Seite, Aydin. Reis. Oh, Reis, wunderbar. Oh, das gibt's doch nicht. Boah, da geht der mit der offenen Sohle rein. Das wird der Schiedsrichter gleich noch an. Der hat doch erstmal Vorteil. Da wird weiter gespielt. Und jetzt ist der Ball weg. Immer noch nicht weg. Der Schiedsrichter, da müssen wir jetzt aber noch die gelbe Karte geben. Da geht einer mit der offenen Sohle rein. Da zu Recht Vorteil laufen lassen. Alles in Ordnung. Aber das war ein ziemlich übles Foul, muss ich sagen. Zumindest mit extrem hohem Risiko in diese Zweikampfsituation gegen VfL. Schafft es auf jeden Fall nicht, sich da durchzutanken auf der rechten Seite. Langer Ball. Ah, heute kommt nicht dran gegen Meißner. Ah, der Junge. Also, wenn es nicht so ein Spiel wäre, würde ich sagen, macht Spaß. So, jetzt Jung. Ah, zieht den Freistoß. Will auch nichts anderes an dieser Stelle. Macht das. Aber wie gesagt, dieser 45er, der Meißner, der, das ist schon eine interessante Personalie. Also der weiß mal genau, wo der hin will, in welche Richtung. Immer Zucht zum Tor. Alle Achtung, guter Mann, den sie da ausgegraben haben, außer zweiten. So, Kittel hier, jetzt aus der halbrechten Position. Den Ball sicherlich auf den zweiten Pfosten ziehen. Ja, oh, gefährliches Ding. Da war ein bisschen zu lang, als dass da einer drankommen konnte. Ansonsten schön rübergezogen. So, jetzt sagt er, warte. Warte immer noch. Kühn darf noch nicht wieder weitermachen. Jetzt darf er weitermachen. Keine Ahnung, ob Siebert mal eben gewartet hat, ob da einer gezehrt, gezurrt wurde. Aber da konnte keiner in Realiter drankommen. Also von daher nicht wirklich dramatisch. Schiedsrichter, sie wird bisher wenig gefordert. Faire Partie. Zwar intensive Partie, ohne Zweifel, aber doch faire Partie. Kopfballstaffette jetzt in der Hälfte der Hamburger. Reis wieder angegangen. 2-3. Dann sind sie in Situationen, so auf kleinsten, auf engsten Raum. Da schenken sie sich nichts. Jetzt Reis im Gegenzug auch. Bringt den Ball ins Seitenhaus. Kittel wirft ein. Also das machen beide Mannschaften auch in einer ähnlichen Form, in einer ähnlichen Intensität. Gerade diese Zweikämpfe auf engem Raum, da wird um jeden Zentimeter gefeit. Ah, Gerg hoffte da gerade gegen Jung was zu bekommen. Der hat sich aber befreit. Kinzombi steckt durch, aber zu weit. Terodde nicht die Chance. Terodde ja überhaupt in der ganzen Partie, weiß ich, wenn er 5 Ballberührungen hatte, war das relativ viel. Aber natürlich beinahe mit dem damaligen 1-0 für die Hamburger, als er wunderbar eingespielt wurde in der Mitte. Ist ja dieser klassische Stürmer, der nicht viele Ballkontakte braucht und auch nicht viele bekommt. Aber vor dem Tor natürlich immer ein ständiger Unruhefaktor. Und vor allen Dingen als Verteidiger weißt du, dass du dem keinen Zentimeter Raum lassen darfst. 251, jetzt in seinem 252. Zweitligaspiel. Kerk holt sich den Ball. Ja, legt ihn gut rüber. Macht das gut hier, Wolzer. Wolzer auf Amenido. Amenido mit dem Fehler. Der will den Ball sozusagen rückwärts annehmen und dann sozusagen so weiter titschen lassen, dass er weiter durchlaufen kann. Aber der Ball geht unter die Sohle und von da aus springt er fies weg und Seiten aus. So, jetzt die Rotte tatsächlich mal im Aufbau sogar beteiligt. HSV hat Platz über die linke Seite, untereilen sie. Kittel, Reis und Aydini sind da, aber sind relativ weit weg vom Gegner. Immer noch die Chance für Kittel. Der schießt. Oh, guter Mann, guter Mann. Schöner Schuss über den Kasten von Kühn, der sich streckt und streckt und immer länger macht. Aber glücklicherweise geht der Ball drüber, aber auch nicht wirklich viel. Also toller Torschuss von Kittel, dem Antreiber, über die linke Seite. Ah, jetzt gibt's mal. Ja, andere Ergebnisse werden hier übrigens nicht eingeblendet. Deswegen habe ich nur diesen Halbzeitstand da. Jetzt der VfL. Multhaupt und holt einen Exschuss raus gegen 3-4. Macht es gut. Da war nämlich wirklich eigentlich da, wenn du einen Sonntagsschuss machst, ja, so von 2-3, der Ball kam so halb hoch. Da weißt du auch nichts mit anzufangen. Dringt in den Strafraum da ein, versucht das. Und der Ball wird zum Exschuss abgefälscht. Von der rechten Seite. Kerk steht dort zur Ausführung, noch nicht ganz bereit, aber wird das gleich machen. So, und daher unterhalten sich die Kollegen Trapp und Beermann, was sie denn jetzt für Unheil anzurichten gedenken. Hoffen wir, dass das klappt, Eule. Ja, mit den meisten Kopfbällen aufs gegnerische Tor, wobei Santos möglicherweise mittlerweile den Rang abgerufen hat. Auf den ersten Pfosten der Ball, sehr hoch, war noch nicht außer der Schiedsrichter und da wartet man so lange ab. Aber im Aufbau verliert der HSV den Ball und dann der VfL, ein Missverständnis, groteskes Missverständnis. Der Reis hatte sich super den Ball geholt, sensationell da auf der rechten Seite und dann wollte Kerk Richtung Strafraum, rennt dabei Reis mit über den Haufen, der aber nicht vergessen durfte, den Ball noch vor der Seitenauslinie sich zu packen. Das ging dann irgendwie in Vergessenheit. Dann ging der Ball so aus. Sah komisch aus, aber war einfach so ein bisschen übereifrig an der Stelle. Aber weiß Gott, eifrig auf jeden Fall. Gideon Jung jetzt wird von 2-3 angegriffen. Da hat hier Platz. Amenini, der schon ein bisschen pusten muss. Ich glaube, ja noch nicht so ganz Flanke vorher und sehr gut, dass der da geklärt werden kann von Eule. Ah, der war wohl schon dann weg. Hinter der Linie, Kühn eilte dahin und fing den Ball, der war mindestens 30 Meter hoch, fing ihn dann aus der Luft ab. Aber war dann wohl schon weg. Im Gegensatz zur anderen Seite, das war wirklich auch interessant, der Ball war extrem hoch, kam dann runter und alle dachten, gibt's jetzt eine Ecke, was passiert jetzt? Und dann ein Hamburger reaktions- und handlungsschnell sicherte sich den Ball und konnte seinerseits einen Angriff initiieren. Kittel, rechte Seite, Eck. In die Mitte, schöne Ecke. Oh, und zweiten Pfosten steht einer. Aber das macht Multhoff wunderbar. Dagegen Leibold, der stand dort. Und wirklich stand er da gefährlich. Aber Multhoff sehr gut gemacht. Jetzt ganz langer Ball. Auf Aydini, ja, nicht auf Aydini, sondern in Seitenhaus. Schade, schade. Aber kann man mal so machen, also diesen Konter dann so machen. Aydini dort nur im Duell mit einem Gegenspieler. Den hätte er möglicherweise überlaufen. Wie auch immer. Oh, auf jeden Fall eine gute Aktion. Und die Geräusche, die man hier hört, die sind von draußen, wo einige Osnabrücker Fans die Mannschaft unterstützen, soweit das eben möglich ist von außerhalb. Der Sheriff sehr aufmerksam. Ah, da spielt den Ball, Meißner. Ah, Meißner spielt den Ball ins Aus. Ja, wollte ich sagen, der hat ja auch nicht umsonst in der zweiten gespielt. Der kann ja auch nicht alles gleich gelingen. Das wäre ja noch schöner. Hat er jetzt auch mal unerklärlicherweise den Ball in Seiten ausgespielt. Aber pass auf, kein Angebot. Aydini möchte einen Einwurf machen, aber es gibt kein Angebot. Wo soll er hinwerfen? Jetzt hat er die Position gefunden und jetzt fragt er sich das selber. Los Leute, zeigt euch. Irgendwie komisch. Wechsel ist nicht, nein, das ist ganz normal ein Einwurf. Und so ist kein Wunder, dass ein Hamburger den bekommt. Mutter schafft es nicht und jetzt gibt es einen Einwurf. Für den sechsmaligen Deutschen Meister direkt auf Höhe der Mittellinie braucht jetzt auch derweil bald 60 Minuten gespielt sind. Über die rechte Seite der HSV mit dem eingewechselten Reihe. Oh, aber VfL steht gut. Die Hamburger müssen es jetzt mal hinten drum zumachen. Die versuchen das ja immer, ihre Zielspieler dann irgendwie in der Mitte da mal zu erreichen. Und die haben ja festgestellt, oder wir haben ja auch vor allem festgestellt, Ball ins Seitenhaus. Ah, da ärgert er sich, der Routinier in der Innenverteidigung. Der Leistner Toni. Ins Seitenhaus gerutscht. Boah, ist das eng. Kehrt jetzt. Ah, versucht mit der Hacke. Ja, was willst du machen? Er versucht mit der Hacke. Amenido läuft durch. Das war eine gute Idee, denn kriegt er den Ball mit. Hat er mal wirklich Raum. Also so nach wie vor Braunschweig, Würzburg. Dankeschön. 0-2. Also die Würzburger, alle Achtung, Freunde. Alle Achtung. Und also der Meister. So, führt 3-2 jetzt. Und jetzt Multom geht allein aufs Tor. Multom geht allein aufs Tor. Und er. Ja! Ja! Was macht der denn? Das ist ja unglaublich! Das ist ja eine unglaubliche Aktion von Multi, wie Sven ja ihn nennen würde. Multom. Der macht da ja eine Aktion. Der rennt allen davon. Dreht in den Strafraum ein und trifft ihn mal dann gar nicht. Ganz richtig, aber belegt ihn. Vorbei an Ulrich. Ins linke untere Tor. Der VfL führt hier 2-1. 60 Minuten gespielt. Der HSV vor dem Abgrund. Der VfL vor der Rettung. Und so weiter. Hoffen wir, dass das auch so bleibt. Heide Witzka. So, und unsere Freunde, Auswechselspieler da hinten, haben sich da auch alle ein Trikot angezogen. Also, als Fans sieht das von hier aus gut aus, kann ich nicht genau beurteilen von hier. Will ich auch nicht. Mein Gott, was für ein wichtiges Tor hat der das super gemacht. Da bekam der den Ball und war gar nicht in optimaler Situation, nahm den Ball zwischen zwei, die ihn flankieren. Die Hamburger, die waren fest davon überzeugt, dass da nichts passieren kann. Aber Pustekuchen. Da dreht er den Turbo, da holt. Oh shit! Der Sheriff hatte jetzt einen Fehler. Entschuldigung, nichts passiert. Ausgebügelt von Wolze. Jetzt Wolze verliert den Ball. Jetzt die wütenden Hamburger Gegenangriffe. Und Kerk zeigt sich. Jawohl, Kerki! Ja, gut, okay, war ein Foul. Aber er wollte den Ball. Also, man sah, er nahm Fahrt auf neben den eingewechselten Narei. Das war wichtig. Entschuldigt sich, geht Freistoß. Direkt von der Außenlinie sozusagen in Höhe des Strafraums von der rechten Seite. Ein Mann auf 62 Minuten. Mein Gott, welch ein wichtiges Tor. Hoffentlich. Und jetzt nicht diese Antwort direkt wieder. Kittel mit dem Freistoß. Ein Mann Mauer durch Kerk. Und sie sind unruhig. In der Mitte. Sie wissen, wo sie stehen. Schönes Ding. Jawohl, Sheriff. Mit dem Ball, mit dem Kopf am Ball. Erstmal nach draußen. Und Leibold lässt den Ball ins Aus. Gehen so. Achtung, da bietet sich Jung an. Jung abdecken. Oh, Kittel kommt jetzt da. Dauert mit dem Einwurf. Also wie gesagt, hier ist ein falscher. Kittel. Jetzt keine Antwort des HSV zulassen. So ein falsches, glaube ich, raus. Ich denke, das kein Platz, kein Millimeter Platz. Aber jetzt Kinsombi mit der Schusschance. Abgefälscht zunächst. Ah, Reis, außer Luft. Das wird eine Abwehrschlacht jetzt hier, liebe Fußballfreunde. Das wird eine Schlacht. Und da sieht man es, und da ist ein Turm in der Schlacht. Wehrmann kopft seinen eigenen Mann platt. Unter anderem den Ball, aber auch natürlich Sheriff. Und Kerk bringt in den Strafraum ein, fummelt sich selber und dann macht er einen Foul. Schade. Wunderbare Aktion hier von Reis, der Kerk einsetzt. Und das kann die Möglichkeit natürlich sein. Jetzt nochmal so ein Kontor. Noch so ein Ding übrigens. Eins der ganz wenigen Kontertore des VfL. Und ein wichtiges, dieses Tor von Multop. Das werden wir möglicherweise noch vielfach sehen und in Erinnerung behalten. Alle Möglichkeiten im Moment auf Seiten des VfL. Aber es ist noch viel, noch lange zu spielen, noch lange quälen. Ne? Minuten, jetzt lassen sie den Jungen, der macht das so wie Onana, für den er gekommen ist. In diesem Fall läuft einfach mal durch, pass auf da, sehr stark gelöst von Aidini, der rechtzeitig seine Form zurückfindet, offenbar. Reiß jetzt auf der rechten Seite, ja, wird gefoult. Ja, wird gefault, Herr Schiedsrichter, sage ich doch. Gibt aber Einwurf. Ist das nicht gefault worden, sagt er. So, Einwurf, Hälfte. In unserer Hälfte. Schlechter Einwurf. Reis klärt jetzt auf der linken Seite unser Sportskamerad Wolze. Ah, da hat der, das ist ein routinierter Experte, der ist... Und da muss er erstmal Ball dran vorbeikriegen. Der ist so breit, der macht das ganze Spielfeld eng. So kann man es nicht anders sagen. Die haben hier vorsichtig nicht flacken lassen. Nicht flacken lassen. Doch, die lassen flacken. Gute Flanke. Kriegen ihn nicht raus. Und ans Außennetz. Ans Außennetz. Von dem immer aktiven und präsenten Kittel. Da war so ein kleiner Bock. Die kriegten ihn aus der Mitte nicht raus. Aldini dann auch nicht. Und dann wird sofort abgezogen. Kittel, glaube ich, zum dritten Mal ans Außennetz. Glücklicherweise möge sich das nie von innen beulen, das Netz, bei seinen Schüssen nächste Woche gerne wieder. Aber nicht heute, auf keinen Fall heute in diesem so wichtigen Spiel, in diesem Herzinfarktspiel an der Bremer Brücke in Osnabrück. Mein Gott, was hätte das 15.000 Zuschauer verdient? Auch 50. Oder Foul von Jung. Ja, das machen die, das hat fast Methode gegen Santos. Sie laufen immer in den Rücken, unterlaufen immer diese Kopfballschüsse. Das ist das dritte Mal, dass es so ist. Und da kann der Schiedsrichter durchaus auch mal irgendwann, ist ja nicht immer der gleiche, das können die alle. Aber nichtsdestotrotz, da kann man auch mal durchaus. Horst Rubesch hätte das nicht mit sich machen lassen. Die konntest du beim Kopfball, den konntest du auch im Rücken schieben. Der interessierte den nicht, der haute der trotzdem noch eine Bierkiste in den Winkel, wenn man die Kalz die Flanke geschlagen hat, gar keine Frage. Aber das ist natürlich eine Ausnahmeerscheinung gewesen, der sympathische Mittelstürmer des HSV in den erfolgreichen Zeiten von Rot-Weiß Essen damals gekommen, hat über 30 Tore an der Hafenstraße geschossen und schon im zarten Alter von 27 dann in den Volkspark gewechselt und dort ist er dann zur Legende geworden, ist dann mitgenommen worden 1980 zur Europameisterschaft und dann eben die Tore, die Schnackschwanne. Aber jetzt unsere Tore. Kerk. Kerk gelingt das nicht so gut an dieser Stelle. Jetzt müssen sie aufpassen mit dem Konto. Verdammt, jetzt schwärmen sie aus. 4, 5. Abseits. Kein Abseits. Kittel mit der riesigen Möglichkeit. Nein. Noch nicht. Da steht der Meister wieder. Und sie klären ihn. Oh, um Gottes Willen, da hätte es fast geklingelt. Da brat mir einer schon. Boah, war das gefährlich. Wenn die gegen 4-5 kehrt mit dem Ding hier rüber, der macht nicht nach vorne rein, sondern präsent. Und dann können die mit 5 Mann, 5 gegen 6, machen das wunderbar. Da ist wieder Kittel, der wirklich auf der Höhe des Abseits, das war ganz, ganz knapp, steht. Dann geht der da alleine. Dann spielt er nach innen. Da bekommt ein Hamburger nicht richtig dran. Und dann die Nachschusssituation von dem torgefährlichen Meißner. Und dann irgendwie kriegen sie den mal zur Ecke, die jetzt ausgeführt. Sehr lang, sehr gefährlich. Oh, Kühn hält den. Der war sehr schwer. Kopfball von Gideon Jung an dieser Stelle da. Super Ding. Und da mit einer Faust holt er den raus. Wunderbar, Reaktion schnell. Oh, den habe ich schon im Netz gesehen. 67 Minuten immer noch. Mein Gott, das wird jetzt ja wirklich eine fürchterliche Abwehrschlacht. Wir müssen die ein oder andere Situation müssen wir bekommen. Die ein oder andere Kontergeschichte in der Mitte wird jetzt noch diskutiert, da stehen sie wieder unten, bietet sich einer an, der kriegt den Ball aber nicht, Kittel steht da zur Ecke. Wieder eine gute Ecke, gute Ecken sind das. Oh, dann 7, 8 Leute steigen dann hoch und der VfL jetzt erstmal mit dem Einwurf, aber direkt hinter der Eckfahne, da waren Hamburger dann noch als letzter dran. Welch eine Drucksituation, welch eine gefährliche Aktion, also das ohne Gegentor überstanden zu haben. Mein Gott, vielleicht hat der VfL diesmal mal das Glück des Tüchtigen und du kriegst nicht dann gleich wieder so eine dämliche Kirsche. Jetzt hat's gut geklappt nach dem 2-1, nicht sofort wieder die Antwort zu bekommen. Der HSV plante das genauso zu machen, weiß Gott, es hätte beinahe geklappt. So, wenn ich das richtig sehe, haben sie jetzt nochmal zweimal gewechselt. Winzheimer ist reingekommen, wie immer. Das ist der Auswechselkönig beim HSV. Mal gucken, wer runtergegangen ist. Gehen Zombie runter, 8 rein. Also, Duziak und Winzheimer Manuel, der Angreifer, mit in der Partie natürlich noch offensiver und beim VfL wird jetzt auch erstmals gewechselt. Amenido hat den Platz verlassen. Und Marc Haider in der Partie. Es wird gekämpft, meine Herren. Und meine Damen natürlich auch. Aber auf dem Platz sind ja nun mal nur her. Aber kämpfen ja alle mit, es leiden alle mit, es fiebern alle mit dem VfL und alle würden so gerne dem Verein helfen, können das aber leider noch nicht wieder, aber bald. Jawohl, so und Heider mit dem ersten Ball holt sich den gegen Moheier, der bekommt ihn nicht raus. Anwurf und jetzt ist es einfach wichtig, den Ball erstmal eine Weile vom Tor fernzuhalten. Also solche Situationen wie eben, das geht wohl mal gut, aber das geht nicht dauerhaft gut. Das ist doch ganz klar. Ja, ist voll über die linke Seite. Ah, schafft das. Aber der Sheriff, Sheriff mit der Hacke geklärt auf seiner Seite, der Sensation. Ne? Dohlen Einwurf, man sieht es, die Bank steht da. Auch entsprechend hinter alle völlig nervös, gehen alle völlig steil, die Leute. Alle nicht. Jetzt wieder der HSV über linke Seite, Kittel. Ah, Kittel mit einem Fehler und Eule mit einem langen Ball. Ulreich, Heier und jetzt wieder Leistner. Ah, der VfL steht jetzt sehr, sehr tief. Die Hamburger lassen jetzt. Versuchen natürlich, die Lila-Weißen einzuschnüren. Und man kann froh sein über jeden Ball, so wie jetzt, der entsprechend rausgeholt wird. Das ist wunderbar, der Wolze. Wolze, eine starke Partie. Pass auf, Mutti, pass auf. Pass auf, wird angegriffen, spielt zurück. Und Kühne, Kühne mit einer Kerze, die hier vorne ins Seitenhaus geht. Aber stark gemacht hier von Wolze, wieder den Ball erkämpft. Und dann jetzt aufpassen, Jung in der Mitte. Ah ja. Spielt nach außen auf den Kittel, starker Spieler. Kittel spielt an. Ah, und da. Missverständnis auf Hamburger Seite. Schade. Kontersituation. Kann auch nicht ausgespielt werden. Der eine oder andere pustet jetzt auch schon so ein bisschen schwer nach 71 Minuten. Da sieht man, die Partie hat viel Kraft gekostet. Ich glaube, da wird es gleich noch den einen oder anderen Wechsel geben. Kerk, der auch unheimlich viel gelaufen ist, kann jetzt nicht mehr hinter jedem hinterher. Man sieht es. Die Schritte werden schwerer. Versucht es jetzt nochmal. Aber Gott sei Dank kein Ball außen. Flanke in die Mitte. Oh, gefährliches Spiel dort. Eindeutig von Terodde. Multi. Spielt nach außen auf Santos. Der ist hier direkt vorne in der Mitte. Wolze gegen Leistner. Oh, der spielt hinten drin zu. Weg ein Routinier. Der hat die Schrittfolge von Santos geradezu dechiffriert in dieser Minute, in dieser Sekunde, denn andernfalls hätte ihm genau in den Fuß gespielt, so nicht, so hat er auch über Ulreich gespielt. So, und jetzt der HSV nimmt wieder Fahrt auf, aber es klappt nicht alles, was sie machen. In diesem Fall war es der eingewechselte Duziak. Zunächst in seinem Haus geklärt. 18 Minuten noch. Leistner. Der HSV braucht einen Sieg. Dem HSV, also wenn das so ist, eben führt mal. Ich will mal sehen, wie das mal hier in Parallel so ein bisschen. Das ist, also ist das zu spannend hier. So, jetzt gibt es einen Freistoß. Wollen wir mal gucken. Braunschweig liegt nach wie vor 2-0 hinten. Könnt ihr alle besser nachgucken als ich. 1000 führt 2-0 nach wie vor. So, und jetzt Freistoß des HSV in die Mitte. Ha, da stand Leistner, kommt aber nicht richtig hinter den Ball. Jetzt im Nachsetzen, Leistner. Hol Neckstoß raus. Ja, ist richtig. Der HSV, so mit diesem Ergebnis, kann er nicht mehr aufsteigen, kann er den Relegationsplatz nicht mehr. Der muss hier gewinnen. Da führt vorne liegt und unter den jetzigen Bedingungen muss er das, also von daher muss er noch mehr Risiko gehen. Also ich glaube, ein Konter könnte eine schöne Variante sein. Kittel, Ecke rechts. Gute Ecken haben wir in der Mitte dazu geklärt, hervorragend. Das war der Sheriff, glaube ich. Jetzt war Santos, glaube ich, wieder. Santos, der defensiv gute Kopfbälle festmacht. Sehr langer Ball und Kühn ist in der Luft und fängt ihn ab. Verärgern sie sich, die Hamburger, hier entsprechend der VfL jetzt. 16 Minuten vor einem richtungsweisenden Sieg. Aber das ist noch immer ein langer, langer Weg. Langer Ball. Leistner, Kopfballsieger. Jetzt holt sich Kerk sich den. Ja, wir brauchen Entlastung. Reiß. Auf Heider. Pass auf, Heider. Ah, hinter uns sicher. Heider tankt sich durch. Spielt nach außen. Ah, Fehler. Pass auf, lass uns nicht auskontern. Das hatten wir schon mal. Schlechter Ball. Will auf Multaus spielen. Macht das nicht gut. Und dann lassen sie dann immer durchlaufen. Nicht faulen. Nein. Flankensituation von außen. Wumms. Und weg damit. Jawohl. Der Sheriff. Einfach außer Luft. Haben sie gut verteidigt. Da läuft der Narei, der läuft durch. Und jetzt kommt der Nächste. Der hatte Duziak. Duziak hat Platz. Ah, muss hinten und zuspielen. Wechselt die Seite. Vorsicht, das ist die Seite von Kittel. Der kann was. Kriegt aber nicht den Ball. Stattdessen Terodde, der kann auch was. Jetzt hat Kittel den Ball. Pass auf. Gute Flanke. Zunächst geklärt. Schuss. Dreht. Narei. Heider mit der Möglichkeit, ja, gut, so Reiß, oh, so schnell will er gar nicht laufen, sieht sich alleine gegenüber ganz vielen, das ist nicht sein Welt, aber er kommt gegen 2, gegen 3, gegen 4, kommt er durch, und jetzt, gegen Junge, und zieh, Junge. Ah, da war ID noch nachher, hat Reiß stark gemacht über die rechte Seite, der ist doch gar nicht so ein Schneller eigentlich, der macht das relativ ungern, diese 1-1 Situation, eher der Stratege, aber stark gemacht an dieser Stelle und das brachte schon wieder eine Minute. Wir haben noch 14,5 Minuten hier regulär zu spielen. Ah, Achtung, der hat hier zu viel Platz, der Achter. Ah, ja, sehr witzig. So, da schmeißt sich einer hin. Winsheimer eingewechselt. Keiner weiß warum. Schmeißt sich hin. Lächerlich war das. Lächerlicher Versuch, echt. Jawohl. Naja. So, also Foul. Siebende, also. Wolze war's. Ich hätte jetzt gesagt, Kerk wäre es gewesen. Aber okay, Wolze hat einen Foul begangen. Und das hat er auch tatsächlich gegen den Routinier, gegen den schon mehrfach erwähnten Leibold. Ui, der hat er ihn nicht. Also war hier ein Kampf schon um Ball. So. Multi geht runter, Koka Engel kommt rein. Ja, Multer mit dem Tor. Heide Witzka, da kannst du Legende werden. Aber dazu muss es hier dabei bleiben. So, ui, der Leistner, der. Das hat ihm wirklich wehgetan. Das war so eine Situation, so. Wie im Infight war in Ordnung, gelbe Karte. Aber wir sind jetzt so hoch aufgerückt, dass du davon ausgehen musst, wenn du da irgendwann mal einmal durchkommst, dann ist das so wie Multi, ja, da macht Santos ein relativ unnötiges Foul an der Stelle. Das muss nicht unbedingt sein, keine Standardsituation, das können die, das wissen, das weiß man. Wobei das allerdings die Mannschaft ist, die meisten Tore direkt aus dem Spiel heraus erzielt hat, nämlich 51. Ja, so schnell geht's nicht, sagt Siebert. Also, hehe, da wollte der ganz interessante Variante machen, einfach den Ball aufnehmen und dann loslaufen. Das dauert jetzt aber, hat Schiedsrichter Siebert wirklich ein Mastwörtchen zu sprechen, sondern das Motto, erstmal geht er mal noch schön einen halben Meter zurück und dann könnt ihr euch perspektivisch darauf einstellen, dass ihr diesen Freistoß ausführen könnt. So, von der linken Seite aus. Achter bringt den rein. Der Kopf zunächst geklärt, nicht schießen lassen. Ja! Ja! So, jetzt vielleicht. Jetzt laufen sie los. Ah, schade. Aydini in der Mitte war Heider gestartet und da ist Aydini dann nicht schnell genug gegen einen der schnellsten Spieler der Liga an der Stelle, gegen Duziak. Das ist eine Laufrakete ohne Zweifel und es gibt den nächsten Wechsel. Kerk geht runter. Das ist Kerk geht nicht runter, Leistner geht runter, das ist auch eine 37, ohne Zweifel. Quarteng ist reingekommen für Leistner. So. Langer Einwurf, Santos. Santos hochmotiviert, kann man nicht anders sagen, schiebt er nochmal den Jungen um. So, aber vielleicht jetzt, kriegen wir mal nicht raus. Der HSV kriegt den Ball nicht raus. Jawohl, Wolze, sauber. So ein Stil. Und jetzt auf Kerk. Kerk in den Strafraum. Und dann, er trifft ihn, es gibt 11 Meter. Ja, es gibt 11 Meter, weil Gideon Jung so ziemlich die dämlichste Aktion seiner Karriere macht. Das muss man tatsächlich sagen. Also Kehr geht in den Strafraum, ist da gerade mal einen halben Meter drin. Und Gideon Jung hat nichts Besseres zu tun, als ihn unnötigerweise von hinten zu treten. Da fällt natürlich der Kehr gerne um. Also eine törichte Aktion des Hamburgers, ohne Zweifel. Was ist das jetzt? Gibt es nur einen Freistoß oder was? Jetzt wird jetzt nochmal überprüft, wo das denn entsprechend war. Also ja, die Hamburger legen den auf der Linie. War nie im Leben außerhalb. Echt? Das kann ich nicht sehen. Die Hamburger nehmen, die können es gleichzeitig sehen, die sagen, war außerhalb. Wie schade, aber wie ungeschickt von dem Jungen ohne Zweifel. Oh, schade, die haben es schon gesehen. Wie bedauerlich, kein Elfmeter. Gibt es den Freistoß direkt, aber direkt auf der Ecke da sozusagen. Ach, wie schade. Ah, das war wirklich eine unglaublich törichte Aktion. Jetzt ist es natürlich irgendwie auch eine realistische Torchance, aber schade. Boah, der Elfmeter, das ist wie etwas gewesen. So. Was Kerk der jetzt was machen will, der kann eigentlich nur mit links scharf reinziehen. Also der kann auch, ja, genau. Der eine steht zweimal in der Mauer, der will vielleicht auch dran vorbeischießen. Ja, schießt aufs Tor und Ulreich ist auf dem Posten. Schade. Durch die Mauer durch, die auseinandergeht, weil die fürchtete, dass er links dran vorbeischießen wollte. Und die wie ein Hornissenschwarm. Und da haben sich schon wieder den Ball geholt. Und jetzt Santos. Das ist die Möglichkeiten der Vorentscheidung sind hier. Ich werde wahnsinnig. Da sind 5 Leute. Dann schießt den einzigen Hamburger an, der da steht. Ach, wie ärgerlich. Ah. Aber die gehen da drauf sensationell. Haben jetzt 5 Minuten haben sie in Hamburger SV von unserem Tor weggehalten. Jetzt allerdings nicht. Winzheimer auf der rechten Seite. Pass auf. Gefährliches Ding. Ja. Und wir hören es. Es gibt das 2:2. Mann, ey, da hast du die Entscheidungsmöglichkeiten auf der anderen Seite jetzt zweimal gehabt. Und jetzt gibt's eins dazu. Winzheimer flankt rein. Es gibt einen Kopfball. Oh. Und wir erinnern uns, der HSV muss gewinnen, wenn er hier entsprechend überhaupt noch im Spiel bleiben will. Braunschweig hat das 1:2 mittlerweile erzielt, wie ich sehe. Falsch aus Hamburg in der eigenen Hälfte. So, noch. Die Tabelle ist angestellt. Noch sind wir vor Braunschweig. Noch sind wir vor Braunschweig. 82 Minuten gespielt. Das ist noch. Da war sie fast, die Entscheidung. Da war sie fast. Wie das so oft so ist. So, jetzt macht's. Foul, wolltest du machen. Foul. Passt auf, Freunde. Passt auf. Selbst das 2:2 kann hier Gold wert sein. Das kann hier Gold wert sein. So, da spielt Heyer den Ball ins Aus. Reiß. Macht das gut. Gegen 2 gegen 3 jetzt. Der VfL will auch gewinnen. Reiß ist da. Steckt durch. Auf. Ja, wenn das geht. Ich glaube, das könnte Abseits gewesen sein. Ich weiß es nicht. Aber Heide macht den Ball rein. Wenn der gilt, wenn der zählt, dann steht das hier 3:2. Wenn das zählt, mein Gott, da geht sie da vorne. Der Reiß gegen 3, Mann. Umspielt 3 Leute und spielt dann so klug nach hinten. Spielt auf Heide. Also die Hamburger nehmen den Ball gleich in die Mitte. Also ich hoffe, dass das kein Abseits war. Ich kann es nicht sagen, aber mein Gott, was ist hier los? Was ist hier los? Was? Ah, oh, was für ein Spiel. Ich werde wahnsinnig, ich kann das hier alleine nicht machen. Ich bin fertig, echt. Und es sieht so aus, als ob das Tor geht. Sieht so aus, als ob das Tor geht. Schiedsrichter wieder gleich los, geht rüber, es soll weitergehen. Heider, der Eingewechselte, der Eingewechselte. Es geht auf Zell 13-2. Das ist nicht zu glauben, der VfL kommt wieder zurück. Der VfL kommt zurück. So, und jetzt nicht die dritte, beziehungsweise kommt zurück, ja, kommt zurück, nach vorne sozusagen. Dritte Führung. Jetzt nicht das dritte Unentschieden. Nicht das dritte Remis. So, Quatting. Haier. Jetzt nur noch ein paar Bälle nach draußen kriegen, gar nicht mehr so viel, auch nicht schießen lassen. Achter da am Platz. Jawohl, der Sheriff marschiert voran. Und Santos, ein Konter, ja gut, spielt den Ball ins Seitenausland. Mehr war da nicht machbar, 2-6. Das kann auf Dauer nicht funktionieren. So, es sind jetzt noch 5 Minuten. Welch ein Ohr, welch eine Dramatik, das gibt's doch nicht. Mann. Ein paar Bälle noch so klären, wie der Sheriff im Dutzjack. Haier. Aber die laufen so weit, die Füße tragen auch Santos, der kann auch nicht mehr. Aber macht, was er kann, was geht. Jung. Jawohl, oh, sie kämpfen wie die Wahnsinnig. Weg mit dem Blick. Yes! Yes, das ist ein Ding für einen Sheriff. Der schießt den so weit weg, dass Ulrich auch erstmal 15 Sekunden braucht, um sich den zu holen. Hier in Seitenhaus 4,5 Minuten regulär noch. Einwurf. Ulreich ausgeführt. Jung hier vorne. Kerk stellt ihm nochmal zu. Versucht das nochmal. Durchaus. Genau. Das ist, wenn das geht. Wenn man das kann noch nach 85, 86 Minuten. Sensationell. Dann muss man das machen. Denn dann fällt es dem HSV. Und es fällt ihm schwer aufzubauen. Das klappt nicht alles. Das hat also alleine hier dieser Einsatz von Kerk. Und er versucht es nochmal in der Mitte. Er versucht es nochmal. Boah, der kann überhaupt nicht mehr. Der ist völlig platt. Kerk ist völlig platt. Boah, sieht der kaputt aus. Aber die versuchen, was geht. Also, die Moral ist absolut intakt. Die Moral ist intakt. Jung. Quatting. Noch ein Ball. Oh, jetzt pass auf. Jetzt versucht er es gegen 4, gegen 5. So, abgeblockt. Nächste Schlusssituation. Flanke auf die linke Seite. Jawohl, per Kopf. Wolze nach außen. Es gibt Einwurf. Jung. Oh, nicht richtig geklärt, noch nicht richtig aus der Schusssituation. Kittel will schießen. Und er schießt weit über das Tor. Da muss er hinschießen. Das ist gut. Hervorragend. Da war, steht schon Bremer Brücke fast oben. Sehr gut. Und der VfL wechselt jetzt noch zweimal, derweil noch 3 Minuten zu spielen sind. Kerk geht runter. Ja, der kann überhaupt nicht mehr. Das ist doch ganz klar. Und Brian Henning kommt rein, die jetzt Beton anrühren, was eben geht, Kämpfer reinbringen. Und Santos geht runter. Der Schotterschütze des 1-0. Blacher kommt, habe ich noch nicht genannt. Kommt auch mit rein. Oh, wieder mal geschoben. Henning geschoben hier beim Kopfballduell. Und da gehen sie drauf, und versuchen alles. Oh, Blacher im Stile von Wolle Schütte. Den ersten, der ihm unter die Füße kommt, den senzt er erstmal richtig um. Früher Wolle Schütte hat das immer gemacht. Und Blacher hat das jetzt auch gemacht. Es gibt Freistoß. 2 Minuten, aber Freistoß direkt auf Grundhöhe der Mittellinie quasi. Also nicht jetzt irgendwie theoretisch eine Torschusssituation zumindest. So, ganz langer Ball. Ganz langer Ball. Lange in der Luft. So, den Kopf geklärt. Reiß entfernt den Ball aus der eigenen Hälfte. Henning läuft doch zu, Ulreich kann Fußball spielen, aber der rutscht ihm in Zeiten aus. Oder doch nicht? Nein, der 21 ist noch da. Jawohl! Und Henning holt ihn und holt den Einwurf! Holt den Einwurf für uns! Holt ihn da 1,5 Minuten noch. Mann. Warum nicht immer so? Mit dieser Mentalität schlägst du jeden in der Liga. Oh, was für eine Partie. Es geht noch. Unfassbar, was hier abgeht. Unfassbar. So, langer Ball, einfach dahin, wo nichts da muss, aber nicht unbedingt sein. Geht er ins Tor aus, dann müssen die einen Abstoß machen. So, der Ball jetzt genau 9 und in dieser Sekunde jetzt 89 Minuten gespielt sind. Eine Minute regulär. Ich denke, es wird relativ viele Tore gefallen. 3 bis 5 Minuten nachgespielt werden. Wobei, es gab keinen Videobeweis und nichts. Also, vielleicht kommen wir mit 3 hin. Das wäre Glückssache, aber ich gehe mal von 4 aus. Ganz langer Ball, Terodde. Und dann, ui! Stoppschuss von Meißner. Wechselt den aus. Er geht auch, glaube ich, nicht mehr. Haben schon 5 gewechselt. Ja, vor dem hat man mehr Angst als vor Terodde. Also der wird seinen Weg wahrscheinlich machen, dieser Meißner. Jetzt noch eine halbe Minute regulär. Kühn jetzt wird angelaufen und Terodde macht einen ganz langen Ball. Einen ganz langen Ball. So, der so lang, den hat Ulreich. So, Ulreich sogar sofort. HSV muss neu aufbauen. Heider gibt hier erstmal vorsichtshalber dem da rein noch einen mit. Findet er doof. Macht aber jetzt auch nichts. So, langer Ball von Jung wird jetzt sicherlich kommen. Nein, keine langer Ball. Quatting. Jung. 4 Minuten, ja. Das war zu befürchten. Der VfL hat den Ball. Henning. Ah, verliert den da nicht. Nein, holen den Adini. Und durchgesteckt und jetzt von Marco. Jetzt von Marco. Das ist ein Laufduell auf der rechten Seite. Blacher. Ist das Blacher? Nee. Engel, Koka Engel im Stile eines Stürmers gegen 2, gegen 3. Ah, Einwurf gibt es jetzt für den Gegner. Aber hat er locker. Das hat er super gemacht. Koka, los, geht zurück. Nee, Max übertreibt es ja nicht da vorne. Die gehen die an, weil die Hamburger einfach nicht aufbauen können. Die schaffen es nicht. Einen anständigen Aufbau zu machen, will der VfL immer noch zusetzt im Stile eines Insektenschwarms. Das sind keine Bienen, das sind Hornissen heute. Hornissen in Gelb. Und jetzt Lacher. Reis. Der HSV hat aufgesteckt. Der HSV hat, glaube ich, aufgesteckt, weil der HSV müsste ja gewinnen. Ein Unentschieden bringt ihm überhaupt nichts. Und dementsprechend könnte er es eigentlich auch dabei belassen. Lieber die Braunschweiger weghauen nächste Woche. So, jawohl! Reis, super! Kopfstoß. Geklärt. Sheriff. Eigene Hälfte. Schießt einen an. Koka Engel. Kommt schon wieder an. Wenn er zum Dribbeln wird gefault. Gibt aber keinen Freistoß. Mist, Siebert. Wieso nicht? Ja, da nehmen sie den wieder weg. Jetzt gibt's nochmal einen Freistoß. Schade. So aus Halbposition. Oh, nee! Nee! Der Sheriff kriegt gelb und ist die nächste Partie gesperrt. Das gibt's doch nicht. Oh, der war so wichtig hier heute. Hat so eine gute Partie gemacht. Das ist natürlich bitter, dass der Sheriff in der nächsten Partie gesperrt ist. So, und jetzt gibt's... Also, warte mal, was haben wir denn von der Uhrzeit her? Kann das ja jetzt nicht mehr lange sein. Eigentlich sofort Schluss. Braunschweig immer noch 1-2, wie ich hier sehe. Sandhausen immer noch 2-0. So, letzte Situation, fast letzte Situation für den HSV. Komm, ihr braucht einen Unentschieden, bringt euch auch nichts. Weg mit dem Deck. Yes! Kopfball geklärt. So, nochmal hoch, eine Seite, eine Außen, das Kittel. Kittel wird angegangen und Reis, der Unermüdliche. Der hat heute gearbeitet, das habe ich von ihm so noch gar nicht gesehen. Kittel. So, da spielen sie nochmal, haben sie noch ein bisschen Platz über die Seite. Guck mal, lass ich da nicht spielen. So, mit der Hacke, das klappt manchmal nicht. Oh, jetzt haben sie eine Schusssituation. Lass sie nicht schießen. Der Quatting kann schießen. Aber schießt weit über das Osnabrücker Tor. Sind noch 1,5 Minuten bis zu diesem epochalen 3-2. Und der HSV verliert wieder in Hamburg, wie eigentlich immer, erstaunlicherweise, muss man sagen. Ja, wir spielen aber mit Auswärtsmontur. Wir gewinnen nur auswärts. Ja, genau, in Hamburg gewinnt er natürlich immer, aber in Osnabrück verliert er natürlich immer. Ja, so groß ist das Stadion hier in der Tat nicht, also das ist nicht zu verwechseln, keine Frage. So, langer Ball, Heider mit dem Kopf. Oh, da kommt nochmal ein ganz langer Ball. Terodde steht da vorne noch. So, VfL. Reis. Jetzt hat der HSV nochmal einmal einen Ball. Jetzt hat er nochmal einen Ball. Wolltest du keinen Foul? Quarteng spielt nach außen auf Kittel. Kittel gegen Koka. Kopfball und zunächst Gelb. Pfeift das Ding jetzt ab, es reicht. Schiedsrichter hat die Pfeife schon zumindest in der Hand. Nochmal einmal ein langer Ball. Rausgeköpft. So, Reis. Yes, Reis. Ja! 3:2 gewinnt der VfL gegen den HSV in einer unfassbaren Partie. In einer Partie, die wir in Osnabrück lange nicht mehr gesehen haben. 13 Heimspiele in Folge verloren. 13 verdammte Heimspiele in Folge verloren. Und heute das 3:2 gegen den HSV auf der letzten Rille, wo wir noch die Chance haben, die Klasse zu halten. Und die Braunschweiger Eintracht, hoffentlich verliert sie gegen die tapferen, wackeren Würzburger. Viele Grüße und vielen Dank an die Freunde dort. Sehr anständige Sportskameraden. Lob und Anerkennung nach Würzburg, aber vor allen Dingen auch an unseren VfL Osnabrück, der hier die Hoffnung des HSV begräbt. Raus Rubesch, schade für ihn, muss ich sagen, aber das kann man natürlich jetzt an der Stelle nicht hier so bedauern. Also von daher, welche eine Partie unterliegen sie hier. Was für ein unfassbares 3:2 hier gegen den Hamburger Sportverein. Sowas hat man überhaupt noch nicht. Also dieses 2:1, was wir hier mal gesehen haben, das war mitten in der Saison. Aber in so einer Situation wie heute hier, die 3:2 niederzurück, dreimal wieder in Führung zu gehen, das ist unglaublich. Also mir fehlen nicht die Worte eigentlich nicht. Ich mache derer fast zu viele mir im Feld. Es ist unglaublich. Also eine wirklich herrliche Situation. So, und jetzt fahren wir mit voller Überzeugung nach Aue zu unseren lila-weißen Freunden. Der HSV macht hoffentlich gegen Braunschweig das seine. Aber das Schöne ist, wenn wir das unsere tun, wenn denn zu Ende ist. Ist das denn überhaupt zu Ende? Müssen wir noch mal gucken. Ja, es ist nämlich hier zumindest noch nicht. So wie ich es hier sehe, hat noch einer rot gekriegt. Sieht noch nicht zu Ende aus. An der Stelle 5 Minuten wurden nachgespielt. Da sind jetzt noch 1-2 Minuten zu spielen. Da hoffen wir mal, dass es dabei bleibt. Dass die Braunschweiger, die sind nur noch zu 10. Aber dass es dabei bleibt mit diesem 1:2. Aber selbst wenn die ein 2:2 machen würden, hat der VfL es aus eigener Kraft in der Hand, die Klasse zumindest über den Umweg Relegation dann zu halten. Und naja gut, auch gegen Sandhausen haben wir natürlich so, haben wir doch alle Möglichkeiten. Beim Sieg, mal gucken, irgendwann wird es hier ein bisschen irre, muss man mal gucken. Ja, in der Tat, Sandhausen hat einen Punkt vor uns, wenn Sandhausen nur in Anführungszeichen unentschieden steht. Wenn der VfL in Aue gewinnt, dann können wir möglicherweise auch den Umweg Relegation uns ersparen. Also welch ein wunderbarer Tag. Also das ist ja ganz herrlich, das muss man ja nun wirklich sagen. Braunschweig 1:2 ist bestätigt, Würzburg hat gewonnen. Ein Traum geht in Erfüllung. Also wir mussten damit rechnen, als wir heute aufstanden, dass wir vielleicht Abgesänge machen müssen. Aber nein, das müssen wir nicht. Wir haben gewonnen. Wir freuen uns auf die Auswärtsfahrt nach Aue. So, und ich hole jetzt erstmal ein bisschen Luft. Und dann hören wir uns nächste Woche mit voller Wucht, mit voller Kraft in Aue. Dankeschön.